1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, man hört mich. Ich bin ganz erleichtert. Ich wünsche uns allen eine pannenfreie Sendung heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anruf heute Nacht. Andreas, 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian, hallo. Andreas, um was geht's? Ja, ich habe vor 2 Tagen eine Sendung gehört mit dem Verhältnis zwischen Arbeit, da war diese Dame, die angerufen hat, mit dem Senior und dem Juniorchef. Mhm. Das hat mich dazu bewogen, meinen Fall zu schildern hier. Mhm. Ich bin vor ungefähr 2 Jahren berufsbedingt in ein anderes Bundesland gezogen und habe da relativ schnell auch eine Frau kennengelernt, mit der ich ein Verhältnis angefangen habe. Ob das jetzt immer sinnig ist, andere Sache, aber es war halt schön, ich war fremd, das hat sich angeboten, war ganz nett. Ich habe immer zur Voraussetzung gemacht, dass die Dame, die eigentlich einen Freund hat, die Beziehung zu ihrem Freund beendet. Mhm. Das war so ein schleppender Vorgang, der sich da irgendwie zugetragen hat. Irgendwann war es dann wohl doch soweit und das Ganze schien dann zu laufen, bis ich jetzt vor 2 Monaten rausbekommen habe, dass doch wieder etwas mit ihrem Freund läuft. Mhm. Da war ich natürlich nicht begeistert von und habe ja auch, ja. Was läuft denn da? Zwischen uns oder? Zwischen ihr und dem Ex. Ach so, da läuft wieder alles. Also die sind schon Ewigkeiten zusammen, mehrere, ich glaube 8 oder 9 Jahre. Und wie? Da läuft alles, die sind wieder quasi auch wieder zusammen? Das scheint so, ja. Aber du bist mit der Frau auch zusammen? Das dachte ich bis dahin und also es war, wie gesagt, mehr oder weniger so ein heimliches Verhältnis, aber sie hat klar zum Ausdruck gebracht, dass die Sache mit dem Ex rum ist. Mhm. Und folglich war ich halt ganz schön enttäuscht und sauer. Naja, jedenfalls haben wir dann, habe ich das Ganze dann natürlich beendet, sofort, nach mehreren bösen SMS, wechselseitig. Naja, 4 Tage später war es, steht dieses Mädel plötzlich vor meiner Haustür, weinend, und ich wollte sie das gar nicht reinlassen, hat mir aber doch einen Ruck gegeben, habe sie reingelassen und hat sie mir dann 2 Stunden lang die Ohren voll geheult, dass das doch nicht mein Ernst sein kann, dass ich das jetzt beende und das wäre doch alles gerade dabei, gut zu werden. Und da habe ich sie gefragt, in welchem Film sie ist. Und Bist du wieder weich geworden? Ich habe ganz lange mit mir gekämpft, aber ich bin nicht weich geworden. Ja? Ich bin nicht weich geworden. Nach 2 Stunden ist sie dann gegangen. Wie ist der Stand der Dinge denn jetzt? Ja, jetzt hat sie das wohl nicht so ganz hinnehmen wollen, dass ich das nicht mehr wollte. Mhm. Und ist mit diesen SMS, die ich ihr aus meiner Wut heraus geschickt habe, als ich das rausbekommen habe, zum Chef unserer Firma gelaufen und hat gesagt, der wird sich jetzt bedroht fühlen von mir. Ach. Und ich würde ihr nachstellen, weil ich es rausgefunden hätte, hat mir Bedrohung und Nachstellung vorgeworfen, hat mich auch bei der Polizei deswegen angezeigt und der Chef hat mich dann angehört, mehr oder weniger in meinen Augen fair, hat sich eine Bedenkzeit erbeten, mit der krassen Folge, dass ich jetzt fristlos gekündigt bin. Nein. Das ist ein Ding. Wie oft hat sie das denn gemacht? Wie oft hat sie dich angeschwärzt und denunziert bei dem Chef? Also sie ist da angeschwärzt ist gar nicht das richtige Wort. Also sie sich dich beschuldigt. Wie oft hat sie das gemacht? Sie ist halt einmal hingegangen zu dieser Gleichstellungsbeauftragten, die wir in der Firma haben, mit dem Chef zusammen, hat das vorgetragen, hat da 3 SMS, die wild aus dem Zusammenhang gerissen waren, vorgezeigt und hat gesagt, sie hat jetzt furchtbare Angst. Obwohl sie ja vorher noch alleine bei mir war. Aber sie arbeitet nicht in der Firma. Sie arbeitet in derselben Firma wie ich. Das hast du nicht gesagt. Da ist mir das klarer. Verstehe. Okay. Dann wird das natürlich brisanter noch. Wie lange liegt das jetzt zurück, diese SMS-Aktion von ihr? Das ist jetzt knapp 2 Monate her und die Kündigung ist ungefähr 1 Monat her. Ich muss jetzt natürlich von meiner Seite auch gucken, dass ich da alles in die Wege leite, weil ich mir das ja nicht so gefallen lassen kann. Ne? Ja, hast du Rechtsanwalt eingeschaltet? Ich habe sogar mehrere Anwälte, die mich da jetzt sowohl arbeitsrechtlich als auch straf- und zivilrechtlich vertreten, weil Das ist ja schon eine böse Kiste eigentlich. Absolut, ne? Absolut. Ich habe zum Glück diesen ganzen Verlauf noch gespeichert, sodass man quasi ja daraus entnehmen kann, wie das eigentlich wirklich war. Mhm. Sie hat so Sachen erzählt, wie dass sie mir seit einem Jahr sagen würde, sie würde nichts mehr von mir wollen. Mhm. Und eine Woche vorher schreibt sie noch, liebst du mich. Hat sie das denn, ich habe das gerade zeitlich nicht so richtig geordnet bekommen, hat sie das aus Rache gemacht, weil du dann nicht wieder zu ihr zurückkommen wolltest? Ja, in dem Gespräch, ich vermute das, in dem Gespräch, wo sie bei mir war, hat sie mir dann auch wieder erzählt, dass mit ihrem Freund jetzt definitiv Schluss ist. Mhm. Und das hat sie also nach diesem Gespräch gemacht? 2 Wochen später, ja. Ah, verstehe. Ja, dann könnte das ja durchaus eine Racheaktion sein. Das schätze ich auch so. Ey, ist ja unglaublich sowas. Ist ja unglaublich. Und sie war damit auch bei der Polizei? Genau. Was haben die gesagt? Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe halt dann eine Vorladung bekommen und bin halt meinerseits dann auch zur Polizei und habe dann halt den Sachverhalt aus meiner Sicht geschildert. Mhm. Die nehmen das halt so auf, äußern sich nicht dazu, das geht zur Staatsanwaltschaft und dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Aber das Gravierende, was jetzt schon dabei rumgekommen ist, ist, dass du gekündigt worden bist. Und das Ganze fristlos, ja. Das finde ich wirklich unfassbar. Aufgrund einer solchen Faktenlage kündigt ein Chef? Aufgrund einiger SMS, die du ihr in... Privat sogar. Privat. Mit der Arbeit zu tun gehabt. Natürlich, absolut. Du hast ihr das privat geschickt. Was stand denn was stand denn Schlimmes in diesen Simsen drin? Also, wenn man so emotional gefasst ist, schreibt man mal hier, dass man das Leben zur Hölle machen wird oder dass ich, keine Ahnung, alles tun werde, um mir Steine in den Weg zu legen. Aber jetzt nichts irgendwie, ein Straftatbestand, nichts von dem, ich bring dich um oder ich mach dich kalt oder sonst irgendwas. Ja, mich wundert das total, weil das hat ja mit der Arbeit überhaupt nichts zu tun. Das ist euer privater Liebeskrieg, den ihr da durchgeführt habt. Ich bin ganz fassungslos, dass der Chef sich dann da so einmischt und dich fristlos kündigt. Das sind wir, ja. Was sagen deine Rechtsanwälte? Ja, also ich habe den ganzen Sachverhalt jetzt geschildert, die SMS gezeigt. Die sehen da eigentlich nicht mal einen Straftatbestand drin in den ganzen SMS. Und ich war auch bei der Polizei, als ich dann diese Anzeige wegen übler Nachrede und Verleugnung dargestellt habe. Der Polizist hat nur mit dem Kopf geschüttelt, als er gehört, dass ich deswegen gekündigt worden bin und meinte, wenn das ein Kündigungsgrund sein soll, hätten wir in Deutschland viele Arbeitslose. Allerdings, ist das eine kleine Firma? Ne, es ist eine mittelgroße Firma. Wir haben so knapp 200 Mitarbeiter. Naja, immerhin schon, ja. Das heißt, eigentlich hätte der Chef sich doch von einem Juristen, von einem Arbeitsrechtler auch beraten lassen müssen, bevor er das tut. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Er hat da wohl einen in der Hand, aber... Oder, ich frage jetzt mal ganz, ganz keck um die Ecke. Läuft da irgendetwas zwischen dieser Frau und dem Chef? Das bin ich jetzt schon öfter gefragt worden. Natürlich, kann ich mir das nicht vorstellen. Das Witzige, oder was heißt, eigentlich ist gar nicht mehr witzig, diese Kollegin hatte in der Firma vorher schon was mit einem Kollegen, das ist nicht so ausgeufert, mit dem hat sie ihren Freund betrogen und vor diesem Kollegen noch einen Kollegen, mit dem sie ihren Freund betrogen hat. Mhm. Merkwürdig. Aber für dich ist es natürlich äußerst misslich, du bist deine Arbeit los, jetzt gibt es erst einen Rechtsstreit, das dauert ewig und wer weiß, was dann dabei rumkommt. Ich bin allerdings guter Hoffnung, dass du recht bekommst. Ja, also wie gesagt, mein Anwälte auch, aber erstmal steht man als Doofmann da. Ne? Natürlich. Für die anderen, die kriegen das nicht mit, da geht einer fristlos, da musst du irgendwas gemacht haben. Ja. Und das ist schon eine ganz schöne Rufschädigung. Absolut. Also man sollte nicht nur auf Mailboxen nicht sprechen, sondern man sollte eigentlich auch im Privaten gar nicht auf, also schriftlich, per SMS irgendwelche bösen Sachen von sich geben. Hätte ich den ganzen Verlauf nicht, würde ich komplett ohne Beweise sein. Sei froh, dass du den Verlauf hast. Da bin ich richtig froh, ja. Ja, absolut. Da kann man das ja dann rekonstruieren. Du musst doch einen solchen Hals auf diese Frau haben. Dieser Hals, der hilft mir, glaube ich, auch über die Gefühle hinwegzukommen. Da ist jetzt rein gar nichts mehr. Mhm. Aber das ist... Mich enttäuscht es eigentlich, dass das so vorschnell geurteilt wird. Und ich habe dann dem Chef diesen SMS-Verlauf zeigen wollen. Das ist nicht nur aus diesen 3 SMS bestand, sondern aus einem weiteren Dialog. Da habe ich dann zu hören bekommen, nee, das sind private SMS, die gehen mich nichts an. Also es gab ein direktes 4-Augen-Gespräch zwischen dir und diesem Chef? Ja, da waren ein paar mehr Deutsche dabei, wie das halt immer in so Firmen ist. Und da bin ich dann angehört worden, habe meinen Sachverhalt so geschildert, aber da ist mir mehrmals über den Mund gefahren worden und eigentlich gar nicht so richtig zugehört worden. Du warst ja nicht mehr in der Probezeit bei dieser Firma. Ich hätte einen unbefristeten Vertrag. Einen unbefristeten Vertrag. Das kann ihm natürlich übel und teuer zu stehen kommen, dem Chef, was er da jetzt gemacht hat. Ja. Ja, hoffen wir das mal für dich. Ja, ja. Aber bist du denn nicht auch maßlos enttäuscht, deswegen sagte ich das gerade so mit dem Hals auf die Frau, maßlos enttäuscht von dieser Frau? Natürlich, natürlich, ja. Ich habe mich sicherlich auch nicht immer ganz fair verhalten, aber das sind jetzt Dimensionen, die da, das ist ja schon mutwillig, böswillig sowas und da fehlen mir eigentlich die Worte für sowas. Hast du sie, eigentlich müsstest du sie doch auch anzeigen, wegen übler Nachrede. Hast du? Habe ich ja gemacht, habe ich gemacht. Hm, verstehe. Und mir auch einen Anwalt genommen, der das Ganze zivilrechtlich auch nochmal verfolgt, weil das, ja. Ja, also gibt es ja zwei Schienen. Einmal die Anzeige gegen Sie und dann das Verfahren gegen den Arbeitgeber. Genau. Genau. Mhm. Mensch, Andreas, dann drücke ich dir... Bitte? Und da bin ich gespannt, was dabei rumkommt, ja. Ja, ja, ich auch. Andreas, ich drücke dir die Daumen, dass du da gut rauskommst und dass das Unrecht, was dir offensichtlich widerfahren ist, dass das wieder glatt gebügelt wird. Ich wünsche es dir sehr. Das ist nett von dir, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, alles Tschüss. Gute für dich, dein Team. Ciao. Dankeschön, Andreas, ciao. 0800 220 50. Ich habe heute schon auf meiner Facebook-Seite geschrieben, dass ich ja eigentlich überhaupt kein abergläubischer Mensch bin. Aber gestern so eine Stunde war Freitag der 13. und gleich passiert der Super-GAU dieser Sendung, was wir bisher noch nie erlebt haben. Man weiß es also nicht. Hier ist Thomas. Thomas ist 31. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Thomas. Ich bin Taxifahrer aus Essen. Bitte? Ich bin Taxifahrer aus Essen. Ah, wie schön. Schöne Grüße nach Essen. Ja, ich fahre gerade nach Lühen mit einem Fahrgast, der ist am Schlafen hier. Dann hast du gedacht, ruf mal bei Domian an. Ja, ja, ich höre deine Sendung oft, also ich mag deine Sendung. Das freut mich, vielen Dank. Ja. Was denn der Grund deines Anrufes? So ein bisschen quatschen über Taxi, was man da so erlebt und so. Wie lange fährst du denn schon Taxi? Also jetzt im Mai werden das 3 Jahre sein. Ja? Ja. Und was erlebt man da so Aufregendes, vor allen Dingen in Essen? Ja, gibt's manchmal solche, die zum Beispiel ins Auto kotzen, dann muss man das ganze Auto putzen oder... Das stelle ich mir ausgesprochen ekelhaft vor, wenn da jemand in das Auto... Ja, ja. Rein... Ich fahr ja nur nachts, weißt du, und Wochenende ist viel zu tun. Ja. Dann machen die schon mal sowas. Einmal wollten die mich verkloppen, da haben die mich in so eine dunkle Ecke gelotst. Dann einmal rennt einer zu mir, will mich verkloppen, bin ich auch weggerannt, schnell abgehauen. Gibt schon verrückte Leute. Gab es denn schon mal einen wirklich gewalttätigen Übergriff? Nee, bei mir noch nicht zum Glück. Also. Ich finde Taxifahren in der Nacht ja schon, also für die Taxifahrer schon eine gefährliche Sache. Und es passieren ja auch immer wieder üble Dinge. Ja. Hast du manchmal Angst, dass du im Auto sitzt und denkst, oh, da ist eine üble Gestalt, die da eingestiegen ist? Ja, habe ich manchmal. Wenn die hinten 2 Stück sitzen zum Beispiel, weiß man nie, ob die ein Messer haben oder so. Mhm. Also ich frage am besten so Mädchen oder Frauen, die machen ja meistens nichts. Ja. Ich glaube, aufgrund dieser Gefahrenlage gibt es hier in Köln die Diskussion, dass eine Kamera installiert wird im Auto. Das wollen die in Essen, haben die auch schon ein paar Taxen, jetzt wollen die das auch machen. Wie findest du das? Ja, wäre gut eigentlich, ist sicherer. Dann, ich meine, wir haben auch so einen Alarmknopf, wenn man einmal drückt, ist stiller Alarm, dann blinkt das oben. Mhm. Wenn man zweimal drückt, dann ist das richtig am Hupen. Ja, also ich finde das auch absolut okay und würde mich da als Gast als auch gar nicht irgendwie belästigt fühlen, wenn da so eine kleine Kamera läuft, dann läuft sie halt. Ja, ja. Die ist ja nur für den Notfall. Notfall da. Du hast gerade gesagt, dein Fahrgast schläft. Ja, ja, der schläft. Schläft er oder ist er besoffen? Nee, der ist am Schlafen. Also ich habe den am Hauptbahnhof in Essen, der wollte festgreifen, habe ich dem 300 Euro gesagt, weil das sind so 170 Kilometer gewesen vom Hauptbahnhof. Das habe ich alles im Navi eingegeben, jetzt bin ich hier auf der 31, sind noch 95 Kilometer fast. Ich wollte gerade sagen, von Essen nach Lünen, sagst du, ne? Ja, ja. Das ist ja schon ein ganzes End zu fahren. Ja, so eine Fahrt habe ich noch nie gehabt bis jetzt. Also ist das ja eine Glücksnacht für dich. Ja, ja, heute habe ich Glück, ja, ja. Das gibt mir richtig Kohle heute. Ja, ja. Ja, vor allem, ich bin seit 3 Tagen beim neuen Unternehmen, habe jetzt ein ganz neues Taxi auch mit Erdgas drin und ist schön, das Auto. Ja, ja. Ganz neuer Touran jetzt. Verstehe. Wie lange fährst du? Bis wie viel Uhr morgens? Also meine Chefin, die fängt erst um 9 Uhr an. Wahrscheinlich bleibe ich so bis 8 Uhr. Und wann fängst du abends an? Also heute habe ich 7 Uhr abends angefangen. Da ist das natürlich ein langer Arbeitstag von 7 Uhr abends. Ja, das ist abends. Nur am Wochenende. Ah ja, dann bist du aber richtig alle und groggy, wenn du dann nach Hause kommst. Ja, genau, dann gehe ich direkt schlafen. Ja, kannst du dann direkt danach pennen? Ja, ich trinke mir manchmal noch ein Bierchen und dann gehe ich schlafen. Meine Freundin, die muss morgen früh auch arbeiten, die arbeitet im Klinikum. Na, dann habt ihr beiden aber auch nicht viel voneinander, wenn die im Klinikum arbeitet und du so... Ja, klar. Aber es geht. Aber ich habe immer 2 Tage in der Woche frei, also da kann man schon mal auch was machen. Verstehe. Ja, ein kleiner Plausch mit einem Taxifahrer, das fand ich sehr nett. Thomas, komm gut in Lünen an und fahr wieder gesund und heil zurück nach Essen. Ja, danke. Könnte ich noch ein Autogramm von dir kriegen? Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an und dann sagst du meinen Mitarbeitern deine Anschrift. Okay, bedanke ich mich. Ne? Alles Gute. Tschüss, ciao. Hier ist Matthias. Matthias ist 27. Guten Morgen, Matthias. Hallo Domian. Matthias. So, über was reden wir beide? Ja, also ich hätte eigentlich gerne mal einen Rat, inwieweit ich noch Kontakt zu meinen Eltern haben sollte, weil da einiges vorgefallen ist und ich das halt auch dann nicht vergessen kann. Deshalb wollte ich einfach mal dann deinen Rat dazu hören. Was ist denn vorgefallen? Also es ist praktisch so, das Kind halt auf, wird zu Hause bei uns nicht viel geredet, außer Hallo. Das ist alles, was ich rede mit meinem Vater. Wie, als Kind früher auch? Wurde nur Hallo gesprochen? Also hatte ich nur Kontakt mit meiner Mutter. Mein Vater hat sich für uns eigentlich nicht interessiert, großartig. Aber ihr habt in einer Wohnung gewohnt? Genau. Gibt es noch andere Kinder? Eine Schwester habe ich noch, die ist älter. Viel älter? 3 Jahre, ja. Ja. Also der Vater hat sich kaum mit euch unterhalten, auch als Kinder nicht? Genau. Und so bin ich praktisch groß geworden, unter anderem auch... mit viel Gewalt. Also mein Vater hat mich viel geschlagen, meine Schwester übrigens überhaupt nicht. Mhm. Und ja, das... Und die Mutter, wie hat die sich verhalten? Die hat eigentlich versucht, immer die heile Welt darzustellen und hat aber nicht wirklich eingegriffen. Hat immer versucht, heile Welt zu spielen. Hat denn die Mutter mit dir gesprochen? Bitte? Hat die Mutter denn wenigstens mit dir gesprochen? Früher ja. Aber mit der Zeit habe ich mich dann auch distanziert, weil ich gemerkt habe, dass sie sich da neutral verhält und mich eigentlich dann nicht geschützt hat, auch vor den Schlägen und vor anderen Sachen. Und deshalb weiß ich nicht genau, inwieweit ich meine Mutter noch vertrauen kann. Aber was für ein Horror. Ich stelle mir gerade vor, man wächst auf, man ist Kind, da plappert man doch pausenlos mit den Eltern und redet. Und nein, es war nicht so. Also zu Hause wurde nicht geredet, es war sehr steif, immer die Stimmung. Und ich habe auch noch nie großartig irgendwas erlebt, was so alltäglich ist, wie zum Beispiel mal essen gehen mit den Eltern oder mal einen schönen Urlaubstag verbringen. Das gab es bei mir noch nie. Wie war denn das? Ist ja für Kinder immer was ganz Wichtiges. Wie war denn das dann Weihnachten bei euch zu Hause? Ja, das ging noch, weil meine Großeltern da sind, mit denen verstehe ich mich ganz gut. Das sind eigentlich so meine Ersatzfamilie, sag ich immer. Und die sind super eigentlich. Mit denen bin ich viel aufgewachsen. Da ist auch mein Vater viel eifersüchtig, weil sie viel Zeit mit uns verbracht haben, mit uns Kindern, weil sie dann immer arbeiten waren und ja. Wie erklärst du dir das, dass dein Vater so merkwürdig sich verhalten hat oder so schlimm sich verhalten hat? Also ich weiß, dass er es nicht besser kannte von seinen Eltern. Andererseits hat mein Vater auch Geschwister und ich sehe es ja an den Kindern, dass es halt bei ihnen nicht so der Fall ist, also nur bei uns. Aber du sagst, er kannte es nicht anders von seinen Eltern, aber sind das die Großeltern, die dir wichtig sind? Sind das seine? Nein, das sind die Großeltern von meiner Mutter. Ach so. Wie alt warst du, als das mit der Mutter auch immer distanzierter wurde? Das hat zumindest 12, 13 angefangen. Da wurde es nämlich richtig heftig. Da durfte ich gar nichts mehr machen. Mein Vater hat alles gestört. Also egal, was ich gemacht habe, hat immer einen Grund gefunden, sich über mich aufzuregen. Das war ein psychischer und physischer Druck. Wie oft hat er dich geschlagen? Unterschiedlich. Ich komme immer darauf an, inwieweit ich auch in Anführungsstrichen meine Klappe aufgemacht habe. Aber im Nachhinein habe ich dann gemerkt, ich sage einfach gar nichts mehr und füge mich dementsprechend. Und dann ging es mehr oder weniger. Wie hat er dich geschlagen? Mit der Faust ins Gesicht oder er hat mich auf den Boden geschmissen. Ganz banale Dinge. Wir haben zu Abend gegessen. Mein Vater war einkaufen gewesen und dann hatten wir Parmaschinken zum Beispiel und ich habe den Fettrand einfach abgemacht, ganz banale Sachen. Und daraufhin hat er mich geschlagen, dass er das Geld nicht umsonst aufgeben würde und ich würde es ja nicht zu schätzen wissen. Also so lief das praktisch ab, wegen banalen Sachen. Nur war die Schwester 3 Jahre älter als du und die Schwester hat er nicht geschlagen. Hat die dir denn manchmal beigestanden? Ja, aber sie hat sich dann früh verabschiedet, in dem Sinn, dass sie dann geheiratet hat und ja ihre eigene Familie aufgebaut hat. Wann bist du denn aus der Familie rausgegangen? In welchem Alter? Das ist es ja. Also ich bin erst seit einem Dreivierteljahr in Anführungsstrichen draußen. Warum so spät? Weil ich es besser machen wollte als meine Eltern, meine Verwandte. Also ich wollte, habe Abitur gemacht, als einziger von allen. Und wollte nach studieren gehen, habe ich auch getan. Aber durch den ganzen Teufelskreis, mit der ich wurde auch dann noch depressiv, habe ich es einfach alles schweifen lassen und war einfach eingeschrieben, bin nicht mehr hingegangen. Und hast du zu Hause gewohnt? Habe zu Hause gewohnt und habe mich dementsprechend halt mit dieser Situation anfreunden müssen, auch wenn ich da sehr unglücklich da deshalb war. Merkwürdig. Ich hätte jetzt gedacht, dass du, wie so viele Leute, denen es zu Hause schlecht geht, dass die so schnell wie möglich raus aus der Familie. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte kein Geld. Ich wollte es besser machen mit dem Studium, aber das Geld hat nicht gereicht, mit dem Teilzeitjob auszuziehen. Hm. Das war alles ein Teufelskreis. So, was ist jetzt konkret heute dein Anruf? Die Frage lautet? Konkret war, dass ich dann es ist dann so abgelaufen, dass es immer schlimmer geworden ist und meine Eltern haben eine Gastronomie und ich soll eigentlich praktisch mehr oder weniger für 5 Euro die Stunde dort arbeiten und mein Vater selbst geht gar nicht hin und selbst meine Mutter macht nur auf und macht das alles. Mhm. Und das war mir dann zu viel und dann habe ich gesagt, dass ich nicht mehr kann und dass ich halt in die Psychiatrie gehe. Und ja, dann seitdem war ich dann halt, bin ich halt nicht mehr zu Hause, mhm, und wohne dort auch nicht mehr. Bin jetzt auch bei einem Freund untergekommen und mhm, beziehe jetzt bald in den nächsten 1-2 Monaten meine eigene Wohnung. Ja, und die Frage und ist? Die Frage ist, seitdem sind da beide lieb und nett und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Ach so. Und genau. Und ach so. Ich kann es aber halt aber auch nicht vergessen, weil was das jetzt soll, jetzt auf einmal dann so. Wie erklärst du dir, dass das hier jetzt plötzlich lieb und nett sind? Vor allen Dingen der Vater, der dich ein ganzes Leben lang malträtiert hat. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich wurde schamlos ausgenutzt als billige Aushilfskraft, wurde immer nur geschlagen und jetzt plötzlich, ja. Deshalb, ich kann es mir nicht erklären. Und nur weil er jetzt nicht mal die Kontrolle über mich hat wahrscheinlich. Also du beziehst jetzt demnächst eine eigene Wohnung? Genau. Und wie finanzierst du das? Das geht erstmal übers Arbeitsamt, mhm, und dann suche ich mir einen Job, weil ich bin noch krankgeschrieben. Mhm. Würdest du denn oder möchtest du auch wieder irgendwann das Studium aufgreifen? Nein, das ist jetzt das ist vorbei. Charakter. Ja, mhm, das ist vorbei. Ja, und du willst dann, wenn, dann arbeiten, wenn du wieder richtig genau bist. Immerhin genau warst du in der Psychiatrie. Da geht man ja auch nicht so zum Spaß hin. Ja. Du bist dorthin gegangen, weil du nicht mehr konntest. Ich konnte nicht mehr. Ich habe jedes Wochenende nur getrunken, habe nach der Disco am Bahngleis gestanden und habe 2 Stunden überlegt, ob ich mich vor den Zug werfen soll. Das mhm war Uso für mich. Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt wieder einigermaßen stabil bist oder bist ja ein bisschen stabiler? Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ich muss dir sagen, ich wäre da auch ausgesprochen misstrauisch an deiner Stelle, was die Eltern anbelangt. Wenn ich so eine Zeit hinter mir hätte, wie du es jetzt angedeutet hast, warum plötzlicher Sinneswandel? Was soll das? Ja. Ich glaube, es ist so meine Intuition, dass es für dich gut wäre oder gut ist, wenn du erstmal eine ganze Weile auf gutem Abstand zu den Eltern bleibst. Das Problem ist, dass meine Mutter und meine Großeltern mich ständig anrufen und ich mittlerweile auch gar nicht so oft drangehe, weil ich auch diesen ganzen Kontakt nicht haben möchte. Ja, dann sag und mir jetzt das. Kommen sie mir, jetzt kommen sie mir, dass sie mir bei der Wohnung finanzieren helfen, beziehungsweise, dass wenn ich was brauche, es heißt immer, wenn ich was brauche, soll ich was sagen, aber ich finde, man braucht nichts zu sagen. Also meine Eltern haben auch, meine Schwester, als sie geheiratet haben, hat sie auch Geld bekommen. Mhm. Meine Eltern wissen, dass ich schwul bin und sie können sich schon denken, dass ich deshalb nicht die große Hochzeit haben werde. Mhm. Und sie wissen, dass ich jetzt in der Situation bin, auszuziehen. Da könnten sie mir das Geld eigentlich auch geben. Das steht aber auch nicht zur Debatte. Ach, das steht nicht zur Debatte, das Geld. Also ich müsste schon richtig nachhaken, sonst würde da nichts passieren. Es kann natürlich sein, dass die ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt haben. Ein Junge ist in der Psychiatrie, dass die sich Sorgen gemacht haben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich war schon mal in der Psychiatrie, das ist das Problem. Mit 17 war ich schon mal dort, aber nur für 2 Tage, weil ich da versucht habe, mir das Leben zu nehmen mit Tabletten. Und ich habe immer meiner Mutter immer wieder gesagt, dass ich so nicht weitermachen kann. Und es wurde einfach ignoriert. Matthias, ich wäre an deiner Stelle jetzt hart. Ich würde denen sagen, lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte erstmal eine Weile für mich... Ich möchte für mich zur Ruhe kommen und möchte für mich erstmal einen Weg finden. Ich möchte eure Hilfe nicht, ich möchte auch nicht, dass ihr mich anruft. Du kannst ja zu deinen Großeltern, wenn du mit denen, hast du ja einen guten Kontakt, hast du mir erzählt, den kannst du ja haben, aber ich würde jetzt mich völlig distanzieren, zunächst mal zu den Eltern. Wie die Sache dann in 1-2 Jahren aussieht, guckt man weiter. Um dich zu schützen einfach. Wer weiß, was sie jetzt wieder wollen und anstellen und was sie, wie nah sie an dich rangehen. Schaffst du das nicht? Das schaffe ich schon, ja. Nur diese Anrufe, das belastet mich einfach alles. Ja, dann sag doch einmal Tacheles. Sag, passt mal auf, ich möchte im Moment nicht, dass ihr mich anruft. Wenn, dann rufe ich bei euch wieder an, wenn ich soweit bin. Das ist doch eine klare Ansage. Ich glaube, das Gesundeste für dich ist einfach Distanz, Distanz, Distanz zu den Eltern und zu all dem, was da passiert ist. Ich glaube zudem, dass es für dich auch gut ist, vielleicht machst du es ja sogar, dass du zusätzlich noch eine Therapie machst, nach all dem, was da passiert ist. Machst du das? Momentan nicht, nein. Würde ich dir dringend raten. Du kannst da eigentlich nur gewinnen. Wenn es dir nicht gefällt, brichst es halt ab. Aber ich würde es auf jeden Fall mal anfangen. Du bist ja labil, da sind ja viele, viele schlimme Dinge passiert. Du hast gerade Andeutungen gemacht, dass du auch Suizidgedanken hattest und einfach ein angeschlagener Typ bist. Hol dir Hilfe, wo du sie bekommen kannst, damit du stark wirst und richtig auf die Beine kommst. Meine Psychologin berät dich jetzt noch ein bisschen in Sachen Therapie. Du kannst ja einfach mal die Informationen aufnehmen und dann entscheidest du ja sowieso, ob du es machst oder nicht und wie du es machst. Ja? Okay, ja. Matthias, also meine Grundmeinung ist weg von den Eltern. Sag denen eine Grenze, keine Anrufe. Wenn, dann rufe ich an, ich Matthias, sonst keiner. Okay, danke Dom, ja. Dann bitte ich dich auszulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Alles klar, danke. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss, danke schön, tschüss. So ihr Lieben, 1.27 Uhr haben wir gleich. Jetzt sage ich euch unser Thema für nächste Woche. Im Moment gibt es ja so die Formulierung, ich will hier raus. Bei uns gibt es eine ähnliche Formulierung. Nächste Woche, nämlich ich will da raus. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ich will da raus. Zum Beispiel aus einer schlimmen Ehe oder einer schlimmen Familie. Ich will da raus aus der Prostitution, aus der Neonazi-Szene oder aus einem unerträglichen Beruf, aus der Kriminalität oder vielleicht auch raus aus dem Krankenhaus. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich in der Situation, in der sie sich im Moment befinden, sehr, sehr unwohl fühlen und die sagen, ich will da raus unbedingt. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt und euch schon anmelden möchtet, sehr gerne unter domian@wdr.de. Das ist unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann haben wir wieder ein festes Thema. Diese Woche hatten wir ja kein festes Thema. So, wir machen weiter mit der Marion. Und Marion ist 51. Guten Morgen, Marion. Hallo, nein, ich bin 50. Ach, Marion, jetzt mache ich eine alte Frau aus dir. Nein, kein Thema. Ich werde dieses Jahr 51, also dann ist das nicht so tragisch. Dann ist es nicht so tragisch. Um was geht's, Marion? Ja. Ich wollte mal deine Meinung dazu hören, wie du das siehst mit der Wolf-Affäre, was die ganze Zeit ja schon über die Medien wandert. Das ist interessant. In allen Fernsehsendungen wird pausenlos darüber gesprochen. Ja. Und du bist jetzt die erste Anruferin hier bei uns zu diesem Thema. Ja, Domian, mich hat es auch diese Woche gewundert. Ich verfolge schon die ganze Woche deine Sendung. Mhm. Und hatte mal abgewartet, meldet sich mal jemand oder macht vielleicht der Domian selbst so ein kleines Thema mal daraus? Ja, das habe ich nicht gemacht, aber es hat sich auch, also zumindest ist niemand durchgekommen zu diesem Thema bei uns. Ja, deswegen habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal anrufen. Sehr gut. Ja, und ich verfolge deine Sendung seit über 15 Jahren. Mensch, Marion, so lange. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war 1995, habe ich das erste Mal deine Sendung verfolgt. Das war ein ganz heikles Thema, aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja. Jedenfalls würde mich mal interessieren, wie du diese ganze Sache siehst. Ja, also ich glaube, das ist so mein Tipp oder meine Prophezeiung, dass er nicht mehr lange Bundespräsident sein wird. Ah, das ist interessant. Das glaube ich. Ja? Ich glaube, dass der Druck zu groß wird und es kommen immer neue Sachen und viele Sachen sind immer noch nicht geklärt. Ja, richtig. Und es gibt ja auch immer mehr Stimmen aus der CDU. Ja, aus deiner eigenen Reihe. Ja, die sich schon sehr bedenklich äußern. Ich glaube, das hält ja nicht mehr aus. Der Mann, der muss ja... es gibt auch Momente, wo er mir leid tut. Wenn ich mir vorstelle, der sitzt Nein, da in seinem... Domian, er tut mir überhaupt nicht leid. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, er muss im Moment Nerven aus Stahl haben, um das durchzustehen. Ja, aber... Wie ist denn deine Meinung? Ja, da finde ich auch klar. Jeder hat ja seine Meinung. Nur, mein Mitleid ist wirklich begrenzt oder, wenn ich so sagen darf, gar nicht vorhanden, weil er diese Taktik, die er da sich geleistet hat, da würde ich so mein Mitleid, ja, da würde ich sagen, nein, sorry, er ist Bundespräsident. Warum muss ich so vieles hinterm Berg halten und muss auch dann die, ich kann ja ruhig den Namen sagen, Bildzeitung, Spiegel anrufen, auf den AB sprechen, Drohungen aussprechen. Natürlich. Das ist ja etwas, was ich sage, der macht ja uns als Deutschland lächerlich dadurch. Und nicht nur Deutschland, sich in erster Linie lächerlich. Mitleid kann man haben, aber mit diesem Mann kann ich keins haben. Weißt du, Domian, er hat, ich habe jetzt diese ganzen Sendungen angefangen von am Sonntag von Günter Jauch bis Maybrit Illner bis Blasberg bis Lanz, überall. Und warum stehe ich nicht zu dem, was ich getan habe? Warum muss ich da anfangen zu sagen, ja, das war so, die Medien stellen es anders dar und dann kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Und dann steht er hier als kleiner, dummer Junge und sagt, ja, ich bin erst ein anderthalb in diesem Amt und brauche noch irgendwo eine Art Lernzeit. Das ist also natürlich völlig albern. Das finde ich auch völlig albern. Also das war für mich dieses Interview mit der Fausten. Ich war Ich war sowieso ein großer Befürworter von Herrn Gauck. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn er abdankt, dass Herr Gauck Bundespräsident wird. Im Übrigen, ich gehe ja noch weiter. Ich finde, wir sollten das Amt des Bundespräsidenten überhaupt abschaffen. Oh, das habe ich gerade seinen Kollegen gesagt. Er hat mich auch gefragt, ob ich da einen anderen sehen würde oder ob das Amt irgendwie vielleicht abgeschafft werden soll. Ich sage ja, warum brauchen wir solch ein Amt? Diese Frage kann ich auch nicht mehr beantworten. Das Amt kostet ungefähr 30 Millionen Euro im Jahr. Jeder Bundespräsident, auch wenn jetzt Herr Wulff abdankt, bekommt sein volles Gehalt bis zum Lebensende. Hast du gehört, wie die Summe? Ja, das ist Wahnsinn. 199.000 Euro. Ja, natürlich. Oder was? Plus Dienstwagen, plus Sekretariat und weiß ich was. Übrigens kriegen das alle Bundespräsidenten, die noch leben, bis ans Ende ihres Lebens. Und das finde ich irgendwie, wozu? Na, das sind utopische Zahlen. Da sage ich mir, hallo, wir gehen alle arbeiten. Wer bezahlt das? Wer kann das überhaupt noch bezahlen? Aber wenn schon, dann soll da auch jemand sitzen, auf den man mehr oder weniger ein bisschen stolz sein kann und der uns auch gut und moralisch integer repräsentiert. Und das fände ich bei Herrn Gauck am besten gegeben, muss ich so sagen. Und ich finde auch, dieses Amt ist in meinen Augen überflüssig geworden. Und wenn ich dieses Schloss Bellevue sehe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wer wohnt darin? Dieses Riesengebäude, ich weiß nicht, wie viele Zimmer dieses Gebäude beinhaltet, das ist eine Familie, er, seine Frau, Patchwork Family oder wie das genannt wird, ich glaube, zum Repräsentieren und zum, dahin fliegen, wir zahlen, löhnen, uns geht es sowieso nicht gut, der Euro steht sowieso auf dem Spiel. Wo nehmen wir diese Millionen noch her? Ich verstehe das Ganze nicht mehr. Also ich mag Volkes Stimme in deiner Person, sehr kritisch. Auf jeden Fall plädierst du für die Abdankung von Wulff. Ja, absolut. Und hast auch einen Gegenvorschlag, falls es dann, es wird weitergehen mit dem Amt des Bundespräsidenten, aber vielleicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten kann man sich vielleicht da auch Gedanken machen, dass man dieses Amt ganz abschafft und das politisch etwas anders baut, dass die Repräsentierung auch über die Bundeskanzlerin läuft oder dass die Bundeskanzlerin Präsidentin heißt oder Bundeskanzler. Ja. Irgend sowas, ich weiß nicht. Aber jetzt noch ganz kurz, du denkst, er tritt zurück? Ich glaube, dass das bald passieren wird, ja. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Ich kann dir das gar nicht, so ein Gefühl ist das. Ich fühle irgendwie, dass der über den Dingen steht oder meint, so wie er sich geäußert hat, ja, in einem Jahr haben wir das alles hier vergessen. Ja, ja. Und er steht da über den Dingen, da denke ich als, hallo, guter Mann, wo lebst du denn? Entweder er sitzt es aus, dann wird es 3,5 Jahre also ganz schlimm für ihn werden. Ja. Aber ich glaube irgendwie, der ist seiner Dinge gar nicht bewusst, was er da tut. Ja, das glaube ich schon. Oder hat schlechte Berater. Vielleicht das auch, ja. Ja. Ich würde vorschlagen, wir belassen es mal dabei. Ja, absolut. Wenn die Dinge sich ändern, können wir beide ja sehr gerne nochmal darüber sprechen. Ja, das würde ich gerne tun. Sehr gerne, Marion. Okay, ich danke dir, Domian. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 Marco 28. Hallo Marco. Hallo Domian. Hallo Marco, weswegen rufst du an? Es geht um Füße. Um Füße? Ja. Bist du Fußfetischist? Genau. Genau, das ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Ich bin eher so ein Ästhetist oder Ästheter, wie man das so nennen, Ästhet genau nennen würde. weil ich stehe schon sehr drauf, aber ich bin nicht der Klassische so, wie man da so meinen mag, dass man da rumleckt oder irgendwie rumschlabbert oder so. Das kann ich überhaupt nicht haben. Wir reden von Frauenfüßen. Richtig, Frauenfüße, ja, auf jeden Fall. Ich achte da sehr drauf und ja, auch bei anderen Frauen. Ich habe eine Freundin und ich gucke auch bei anderen Frauen, wie die Füße so sind, ob die gepflegt sind, ob die groß sind, ne? Und das ist so eine Automatik bei mir. Also es spielt schon eine Rolle, so würde ich sagen. Finde ich bei auch mir. Richtig. Gucke ich auch hin. Ja. Ich finde, gepflegte Füße ist ein Muss bei Typen und bei Frauen, finde ich unbedingt. Ja. Obwohl ich da bei Typen nicht drauf schaue, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, also okay, ist klar. Ist schon irgendwo so ein Antören so und ich kann es auch überhaupt nicht haben, wenn ich eine Frau sehe und da ist absolut ungepflegt oder so ähnliche Sachen. Hast du schon mal eine Frau? Hast du schon mal eine Frau gehabt, die Schweißfüße hat? Nicht wirklich, nein. Nein. Nicht wirklich. Also außer das Normale, was man so kennt, aber so richtige Schweißfüße nicht, nein. Totaler Abturner wäre das. Das spielt bei mir auch schon eine Rolle, also wie die Füße sind. Also ich kann eine Frau kennenlernen und das kann dann auch auf jeden Fall an den Füßen scheißern, würde ich sagen. Ne? Ach so, so eine Gewichtigkeit hat das schon, so ein Gewicht. Ja, jetzt klar, das ist eine Gewichtigkeit. Es ist nicht hundertprozentig ausschlaggebend, aber es kann auf jeden Fall so sein. Also es ist kein in dem Sinne kein Fetisch, dass du völlig abgehst, wenn du Füße siehst oder dass du sie... Ja, doch, schon dabei und so mit meiner Freundin oder so. Ich fasse die Füße auch oft an. Wie gesagt, halt nicht oral so, aber halt, ich fasse sie gerne an, ich sehe sie gerne an. Ja. Die müssen auch schon lackiert sein und solche Sachen. Also so weit geht das schon. Ja. Und ich habe mir natürlich immer die Frage gestellt, wie ist das jetzt? Bin ich jetzt wirklich so ein Fetischist oder so, obwohl es natürlich verschiedene Bereiche gibt? Glaube ich nicht. Wenn du wirklich ein Fußfetischist wärst, würdest du auch oral rangehen. Ja. Das glaube ich. Okay. Ich glaube, du bist auch so ein Typ, der großen Wert drauf legt, auf gepflegte schöne Füße und dass ein gewisser erotischer Reiz davon auch ausgeht. So habe ich es jetzt verstanden. Klar. Also die sollen lackiert sein, die Fußnägel, sagst du? Ja, so müssen nicht, aber sollten schon auf jeden Fall. Als ich meine Freundin kennengelernt habe, dann die hat das natürlich auch nicht praktiziert. Die hat natürlich immer gesagt, so im Sommer mache ich das wohl. Mhm. Ja, aber ich habe sie natürlich dazu bewegt, dass sie das doch mal im Winter macht oder unter den Socken, weil abends sehe ich ja die Füße, weil die Socken ausziehen, wenn man will, ist klar. Und da möchte ich sie schon lackiert sehen. Also das finde ich auf jeden Fall schon wichtig. Gibt es eine Größe, die nicht mehr geht bei dir, bei Frauen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn das schon so, ich sag mal so, die Grenze, ich habe ja 43, so eine Standardgröße bei Männern, würde ich sagen, war durchschnittlich so. Und wenn das schon so nah dran ist oder es überschreitet, so wie bei Kate Winslet oder sowas, gibt's ja, die so 44 hat oder so, wie man hört, ne? Ja. Und bei 1,67 oder so, ne, das ist schon also sehr... Das geht gar nicht. Ja, weil ich stelle mir das natürlich so vor, wenn ich dann mit einer Frau was hab und wenn ich sie, sag ich mal, von vorne nehme oder so und dann habe ich irgendwie die seitlich halt die Beine schwenken und dann flattern mir solche Dinger da entgegen, das ist also sehr abtörend bei mir. Ja, das wären ja dann schon eher Männerfüße in der Größe. Ja, deswegen, ja, das ist genau so der Gedanke dann bei mir und das geht dann überhaupt nicht. Ne? Achtest du denn auch auf Pflege der Füße bei dir selbst? Bei mir auch, ja. Klar. Ja, also. Aber nicht, dass ich so speziell, also ich pflege mich ganz normal. Ja. Also wie jeder andere auch, wie gesagt, ich dusche mich jeden Tag auch zweimal und so und ich natürlich pflege ich auch meine Füße, aber nicht so, dass ich jetzt so schwerpunktmäßig ich kümmere mich sehr drum, ich poliere die auf oder solche Sachen nicht, also ganz normal. Wie findet das deine Freundin, dass du schon in gewisser Weise darauf abfährst? Ja, also sie findet super toll, ne? Ich dachte ja, bei mir war das ja vorher nicht so, dass ich so meine Füße kümmert halt, aber ich achte das schon sehr drauf und die genießt das wirklich so, ne, weil ich massiere die auch oder Fußmassagen sind auf jeden Fall schon drin. Achtest auch du? Öfter und das findet sie toll auf jeden Fall. Ja. Achtest du bei Frauen auch, ist das so ein Blick, der direkt hingeht, auf Schuhe? Was für Schuhe Frauen tragen? Nee, nicht speziell, aber es hat, vielleicht achte ich da drauf, aber nicht jetzt im Zusammenhang mit den Füßen. Natürlich achte ich im Sommer, wenn jetzt Flipflops getragen werden oder wenn was zu sehen ist, gucke ich drauf, aber nicht wegen der Schuhe wegen, sondern der Füße wegen halt, ne. Wobei, ich finde, es gibt Schuhe, die sind so ein Abturner, finde ich. Ich achte da auch sehr drauf, was jemand welche Schuhe er trägt, dass das schon Signalwirkung hat. Also manche sind so unangenehm, die Schuhe, dass ich mich dann gleich abwende. Okay, das ist bei mir vielleicht nicht so. Also, weil ich sehe ja nicht, was dahinter steckt. Ja. Es gibt auch super tolle, schöne Frauen oder attraktive Frauen auch. Und dann sieht man halt im Sommer die Füße oder dann ist der Zeh schon so abgedreht, jetzt der Kleine, weil die halt immer diese Stöckelschuhe tragen. Und das finde ich zum Beispiel auch schrecklich. Ne? Das wollte ich gerade fragen. Wenn du eine absolut tolle Frau kennenlernst, also von oben, Ja. Und du siehst, absolut, es stimmt alles. Das Gesicht stimmt, ja, die Figur stimmt, Busen stimmt, alles ist toll. Und du siehst, dass sie Füße hat, die dir überhaupt nicht gefallen, die irgendwie krumm und schief sind oder irgend so etwas. Ja, dann das wird auf jeden Fall scheitern, dann, also das ist klar. Das ist der Killer. Hatte ich auch schon mal, solche Situationen hatte ich auch schon mal, klar. Ja. Da ist natürlich vielleicht auch was gelaufen, so, aber, dann muss sie die, Fall, dann muss sie Sachen anbehalten. Ich sag mal so, da kann auf jeden Fall nicht mehr draus werden. Verstehe, also das ist schon ein Haupt. Lustig, ja, nur für manche unverständlich, aber es ist wirklich so, ne? Ja, ja. Ich würde auch sagen, ich beurteile auch so den, ja, das hört sich auch merkwürdig an, auch den Charakter einer Frau so an den Füßen. Zum Beispiel, wenn eine Frau jetzt den kleinen Zeh abgedreht hat, dann weiß ich schon ganz genau, die trägt um jeden Preis Stöckelschuhe und viel zu oft. Und dann weiß ich schon, dann schätze ich sie auch so ein, dass ihr das Wichtige ist, das Optische, als ihre Pflege. Verstehe. Ja. Und dann ist es für mich schon auch so vom Charakterzug halt nicht so toll, würde ich sagen. Also ich schätze ja nicht so charakterlich zu stark ein. So ein bisschen Fetisch ist da schon bei, finde ich, weil es ein großes Thema ist bei dir, ne? Das ist ja nicht nur so ein Nebenthema. Ja, aber es ist aber kein Thema, was mich belastet. Ist also was Schönes halt, ne? Ja, ja, natürlich. Es ist auch kein krasser Fetisch. Ja. Es haben sich ja ganz, ich glaube, dass es ganz viele Leute haben. In verschiedenen Varianten. Wie gesagt, ich achte auch drauf. Also, noch alles im grünen Bereich, Marco. Ja. Du hast übrigens eine sensationell tolle Stimme, finde ich. Echt jetzt? Ja, finde ich. Also ich höre also so viel Stimmen. Ich hätte das von dir jetzt nicht erwartet, aber das sagt mir irgendwie jeder. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich selber ja nicht hören. Nee, das kann man selbst schlecht beurteilen. Aber ich finde das eine gute Stimme. Das gefällt mir. Ich habe es gerade direkt gemerkt. Die Leitung ist auch gut. Da kann man es gut verstehen. Also, habt du Spaß weiter an Frauenfüßen. Es sei dir gegönnt. Vielen Dank. Und du, dann, ich würde gerne noch ein Autogramm haben, aber dann bin ich ja zurückgerufen oder sowas Ähnliches. Ne? Genau, wir rufen dich gleich zurück und dann kriegst du sehr gerne eins. Vielen Dank und mach noch lange weiter so. Dankeschön, alles Gute dir, Marco. Tschüss. Jo, gute Nacht. Ciao. Petra. Petra ist hier. Petra ist 45. Hallo, genau. Petra. Hallo. So, Petra, über was reden wir beide? Ich bin ganz fürchterlich aufgeregt. Ach du Jemine, wegen unseres Gesprächs jetzt? Ja. Ach, das hast du gleich vergessen, sage ich dir. Hört also, da keiner zu. Ich fange gleich vorne an, ja. Mein Mann ist vor 9 Monaten mit dem Motorrad verunglückt im Ausland. Er war da beruflich. Es war nicht seine Schuld. Er wollte jemandem ausweichen. Lag dann 10 Tage da im Krankenhaus. In welchem Ausland? In Asien, also in Thailand. Mhm. Lag dann da 10 Tage im Krankenhaus und die haben also gar nichts mit ihm gemacht. Obwohl das Becken komplett zertrümmert war und die Lunge war zusammengebrochen, die Schulter auseinandergerissen. Also die haben ihn da eigentlich nur liegen lassen. Mhm. Und da habe ich gedacht, jetzt bist du mal ganz schlau und lässt ihn mit der Luftrettung holen. Mhm. Hm? Ja. Gesagt, getan, nach 10 Tagen sind die hingeflogen, haben ihn geholt. Da darf ich kurz fragen, was ist jetzt Luftrettung? Ist das sowas wie ADAC-Luftrettung? Oder? Ja, das ist die deutsche Flugrettung. Die deutsche Flugrettung, so heißt das? Ja, genau. Ah ja. Ja, und die sind also mit so einem Jet dahin geflogen und haben ihn abgeholt und nach Frankfurt geflogen, von Frankfurt dann mit dem Hubschrauber nach Bad Soden. Mhm. Und ich war dann schon da und habe auf ihn gewartet. Und dann konnten wir uns eigentlich nur noch mal an die Hand fassen und reden konnten wir nicht mehr miteinander. Das ging dann alles viel zu schnell. Nach einer Stunde war er dann tot. Ach. Also es war dann wohl eine Lungenembolie. Und ich habe jetzt halt, kriege ich die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Weil die haben ihn ja reanimiert, 45 Minuten. Mhm. Und ich war dabei. Ich habe mich nicht rausschicken lassen, weil das habe ich ihm versprochen, das war ich ihm schuldig. Ich wollte ihn dann nicht alleine lassen. Er ist doch während dieses Fluges wahrscheinlich sehr fachkundig überwacht worden. Ja. Wie kam es denn dann dazu, zu diesem Vorfall? Also er hat von Haus aus Herzrhythmusstörungen gehabt. Mhm. Und die haben wohl versäumt oder vergessen oder wie auch immer, einen Blasenkatheter zu legen. Mhm. Und da war jetzt in dieser Blase 2,5 Liter Urin. Und als der sich so plötzlich entleert hat, muss ich irgendeinen Thrombus gelöst haben. Mhm. Und dann war es passiert. Und dann haben die halt reanimiert. Und was mir jetzt Kummer macht, wir haben beide eine Patientenverfügung irgendwann ganz kurz vorher aufgesetzt. Ja. Und haben darüber gesprochen, wer was wie wann will, ja. Mhm. Und nach einer Dreiviertelstunde habe ich dann gesagt, so, sie sollen jetzt aufhören. Mhm. Und damit komme ich jetzt überhaupt nicht zurecht, weil ich nicht weiß, ob das richtig war. Habe ich das Recht zu sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt. Wie war denn die medizinische Beurteilung denn nach einer Dreiviertelstunde? Bestand denn überhaupt noch ein Hauch von einer Chance? Nee. Also ich glaube nicht, also mit mir hat keiner gesprochen, aber was ich so gesehen habe, wenn überhaupt, dann wäre mit Sicherheit ein ganz, ganz schlimmer Pflegefall geworden. Aber dann würde ich jetzt zunächst sagen, du hast es doch richtig gemacht. Es wäre doch fast ein Fehler gewesen, wenn du... Was genau habt ihr in dieser Patientenverfügung festgelegt und besprochen? Also wir haben besprochen, dass keine lebensverlängernden Maßnahmen getroffen werden sollen und dass eben bei solchen Fällen, dass der Partner dann entscheidet, hört sich jetzt blöd an, lohnt sich's noch oder lohnt sich's nicht mehr. Mhm. Ja, so. Hätten die Ärzte denn noch weiter gemacht? Ja. Die hätten noch weiter. Ja. Warum hätten die noch weiter gemacht? Es gibt da so eine Verordnung, die müssen so und so viele Minuten quasi abarbeiten. Da gibt es so eine Liste, die man abarbeiten muss. Mhm. Aber eine Dreiviertelstunde erscheint mir unfassbar lang. Ja. War er eine Dreiviertelstunde schon klinisch tot? Ja, also er hat noch zweimal, ich konnte ihn noch einmal kurz an die Hand fassen, mehr ging nicht, weil der raste so an mir vorbei im Bett. Ne? Mhm. Und dann hat er noch zweimal geatmet. Der Arzt hat noch gesagt, Sie müssen atmen, machen Sie mal die Augen auf, jetzt hier atmen. Ne? Mhm. Und da wusste ich eigentlich schon, das war's jetzt. Mhm. Als du dann gesagt hast, nein, hören Sie auf, was für einen Eindruck hattest du, wie haben die Ärzte das aufgenommen? Sehr verständnisvoll. Also da hat dich keiner angeguckt nach dem Motto, nein, wir müssen weitermachen? Nein, überhaupt nicht. Nein. Weil denen der Ernst der Lage so klar war, dass es keinen Sinn mehr hat? Ja, also es war auch ein ganz junger Arzt, das hat ihn auch sehr mitgenommen und also der hat da, glaube ich, vollstes Verständnis gehabt. So wie du es jetzt mir schilderst, habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Und ich glaube ja auch, dass du dann wirklich voll und ganz im Sinne deines Mannes entschieden hast. Ja, hoffentlich. Ja, was spricht dagegen? Was macht dir Bedenken? Wenn ich nicht so egoistisch gewesen wäre, ja, und hätte gesagt, okay, ich lasse ihn in Bangkok operieren, das wären von Phuket nach Bangkok nur 400 Kilometer gewesen, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Krankenhaus. Ich verstehe, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du ihn hast ja herfliegen lassen. Ja, weil also, ich so egoistisch war, ich wollte ihn hier haben, damit er hier ist und hier operiert wird und ich das verstehe. Quasi überwachen kann sozusagen. Aber das ist ja eine ganz andere Thematik. Mhm. Die eine Thematik ist es, dass die Wiederbelebungsversuche aufgehört haben, aufgrund deiner Anweisung nach einer Dreiviertelstunde, das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, hätte man ihn vielleicht in Bangkok behandeln lassen sollen. Ja, das kommt halt alles immer so zusammen. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Wollte er denn diese Überführung nach Deutschland? Ja, also wir konnten nur ganz wenig telefonieren, weil der stand irgendwie voll unter Drogen. Aber er hat jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, zu mir gesagt, hol mich hier raus. Aber dann ist doch die Frage eigentlich auch geklärt. Aber vielleicht hat er das nur gesagt, weil er, keine Ahnung, im Drogenwahn war. Oder ich bin so unsicher, ich weiß überhaupt nicht. Gab es für dich die Überlegung, kurzfristig dorthin zu fliegen? Ja. Und warum hast du das nicht gemacht? Weil ich so lange nicht sitzen kann. Ich bin gerade operiert worden, kurz vorher. Mhm. Und konnte keine 14 Stunden im Flieger sitzen. Mhm. Hattest du dich denn hier mit Ärzten beraten, was am klügsten ist, in dem Fall zu machen? Nein. Nein. Wir haben nur mit der Flugrettung, die hier am Boden, mit denen hatte ich guten Kontakt. Wir haben oft 5, 6, 7 Mal am Tag telefoniert. Mhm. Die haben sich sehr bemüht. Die haben dort wiederum mit dem Arzt telefoniert und haben dann mir wieder Rückmeldung gegeben. Mhm. was jetzt so der neueste Stand war. Ja. Aber so hier die Ärzte vor Ort, mit denen hatte ich nicht gesprochen. Nee. Eigentlich war er flugfähig. Nein. Nein. Also nach dem Unfall nicht mehr. Nein, nein, ich meine, aber er war transportfähig, sonst hätten sie ihn ja nicht fliegen können. Ja, sie mussten allerdings erst warten, weil er Markomar genommen hat, wegen seinem Herz. Mhm. Und dann mussten die ihn erst umstellen auf ein anderes Medikament, dass er eben wegen dem Luftdruck in dem Flieger, dass das mit dem Markomar nicht schief geht. Mhm. Weißt du denn, ob man in Bangkok zum Beispiel, hätte man ihn da operieren können oder gut behandeln können? Ein Freund von uns hat sich da operieren lassen und der war ganz begeistert. Aber gut, es war eine. Mhm. Ja. Also mehr kenne ich da jetzt nicht. Mhm. Also nochmal zu der ersten Frage. Ich glaube, was die erste Frage betrifft, hast du völlig richtig entschieden, als du die Wiederbelebungsversuche dann abgebrochen hast. Mhm. Ich finde, das ist komplett eindeutig, ganz, ganz eindeutig. In der zweiten Frage bin ich mir nicht sicher. Mhm. Das weiß ich nicht. Vielleicht hätte man wirklich hier erstmal nochmal mit einem Arzt reden sollen, der die Unterlagen kennt, der das beurteilt. Dass der vielleicht gesagt hätte, nee, das ist ein zu großes Risiko, versuchen Sie es da zu machen. Oder man hätte mit der Botschaft vielleicht mal reden können. Ich weiß nicht, was man da alles macht, um das genauer zu erkunden. Das kann ich nicht beurteilen. Andererseits, wenn er so sagt, er hol mich hier raus, ich will hier weg, hat das natürlich auch ein großes Gewicht, wenn der Patient sagt, ich will hier weg. Hattest du denn mit ihm über diese Möglichkeit auch gesprochen, dass er in Bangkok weiter versorgt wird? Ja. Und das wollte er nicht? Nein. Nein. Weil da gibt's keine Krankenwagen, die werden dann mit einem Taxi gefahren. So davor hat er wahnsinnige Angst. So verletzte Menschen werden mit dem Taxi gefahren? Ja, die haben den von dem Unfallort bis nach Phuket, das waren 250 Kilometer, mit dem Taxi gefahren, mit einem ganz normalen Taxifahrer. Und wie weit wäre das von da dann noch nach Bangkok wieder runter? Das wären nochmal 400 Kilometer gewesen. Oh. Ja, dann kann man das ja verstehen, wenn das wirklich so ist, wenn es keine andere Möglichkeiten da gibt oder die wahrscheinlich so irre teuer sind, dass man die nicht bezahlen kann, kann man das ja verstehen, dass jemand sagt, hier holt mich nach Deutschland, da bin ich ordentlich und gut versorgt. Ja. Also Petra, das ist die zweite Frage, kann ich keine klare Meinung zu äußern. Ich kann das verstehen, dass man in der Not sagt, komm, wir holen den Angehörigen nach Deutschland. Ich hätte vielleicht doch noch mehr Informationen eingeholt, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, ihn vielleicht doch zum Beispiel auf einem besseren Wege nach Bangkok zu transportieren. Aber das ist sehr schwer zu beurteilen. Sehr schwer. Ja, wenn er dann da alleine gewesen wäre. Ja, ja. Das ist ganz schwer. Ganz, ganz schwierig, ganz schwierige Situation. Ich sag einfach, ich weiß es nicht so richtig, was diese Überführungsgeschichte anbelangt. Vielleicht in der Not der Situation hätte ich das auch gemacht, dass ich meinen Angehörigen hergeholt hätte. Mhm. Weil das ist ja Horror, 400 Kilometer so schwer verletzt mit dem Taxi fahren zu lassen. Ich mache mal einen Vorschlag. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, damit du noch eine andere Meinung hören kannst. Mhm. Einverstanden? Super. Sehr gerne. Petra, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Das ist ganz, ganz lieb. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir ganz herzlich. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und hier ist Jasmin. Jasmin ist 22. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jasmin. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, also eigentlich bin ich allgemein gegen Krieg, aber was da in Afghanistan passiert ist und in letzter Zeit passiert, finde ich, das ist das Allerletzte. Was meinst du konkret jetzt? Zum Beispiel mit den Soldaten, dass die da auf die Toten uriniert haben. Mhm. Immer diese Aussagen kommen, das sind Terroristen. Ich bin selber Muslimin, aber ich habe eine deutsche Mama, ich bin auch hier aufgewachsen. Mein bester Freund kommt aus Afghanistan. Mhm. Und die sind alle entsetzt. Also die sagen selber, wir trauen uns nicht mehr in unsere Heimat mal Urlaub machen zu gehen. Man muss Angst haben, mit den Kindern da zu laufen. Wie zum Beispiel habe ich einmal mitbekommen in den Nachrichten, man weiß ja nie, was wirklich Tatsachen sind. Ne? Es wird immer alles anders hingestellt, sieht man ja auch heutzutage in der Gesellschaft. Aber es geht mir darum, zum Beispiel, da waren Männer gewesen, die hatten eine Kamera in der Hand und welche Amerikaner aus dem Flugzeug sagen, die sind bewaffnet und schießen einfach auf die Leute ab. Später haben sie von dem Familien Interview gegeben, die ihr Mann und alles verloren haben. Die Frau war fix und fertig, die sagt, der Mann hat uns ernährt, ich bin alleine mit den Kindern. Mhm. Und es ist wirklich einfach so da hinten. Mhm. Wenn man ohne Mann ist und als Frau, die sind ja meist alle Hausfrauen, wie sollen die ihre Familie ernähren? Ja. Das verstehe ich nicht, also diese, was da eigentlich konkret läuft. Ja, also diese Sache mit den urinierenden Soldaten, die offensichtlich stimmt, ist, finde ich, auch unfassbar. Ein Skandal, ja. Und politisch eine Katastrophe, weil das Vertrauen, was eh schon sehr angekratzt ist in die amerikanischen Streitkräfte, natürlich jetzt noch mehr kaputt geht. Ja, vor allem, da war ja noch mal eine Sache gewesen, ne? Vorher war das ja so, dass mal die Insassen, also da wurden welche festgenommen und gefoltert worden sind. Und gerade für Moslems ist das Wichtigste, dass man auf Toilette kein Essen oder Trinken hat. Mhm. Und die haben die auf der Toilette essen und trinken lassen, so gesehen gedemütigt. Ganz schlimm, ganz schlimm. Nur haben wir ja alle die ganz große Sorge, wenn die Truppen, alle internationalen Truppen abgezogen werden aus Afghanistan, dass dann wieder Chaos herrscht und die Taliban die Vorherrschaft haben. Wie siehst du das? Ja, aber ich sehe das so, gerade weil die da reingehen, provozieren die noch mehr, weil die denken, wir sind Muslime, die verstehen nicht unsere Religion, weil das hat ja auch viel mit Religion zu tun, dadurch streiten die sich auch. Die sagen ja meist, Islamisten sind Terroristen, ist ja auch oft schon passiert. Direkt, wenn irgendwas passiert ist, ein Moslem ist Terrorist. Mhm. Na klar gibt es viele Durchgeknallte, mhm. Das möchte ich nicht unterstellen, aber das ist bei jeder Religion, gibt es solche Leute, ne? Also ich glaube, aber was ich nicht verstehe, was die da erreichen wollen, die schießen da rum, die haben auch schon Unschuldige getötet, irgendwann, die Leute werden nur noch mit Hass, die vertrauen niemandem mehr, mhm. Und fangen dann an, Krieg zu machen, das endet nur in einem Krieg. Mhm. Nun müssen wir auch sagen, dass natürlich auch die internationalen Truppen heftig angegriffen werden und dass beide Seiten auch Schuld tragen. Ja klar, ich sage nicht, dass jetzt die Afghanen unschuldig sind, ne? Genau. Aber gerade mit solchen Sachen werden die wieder provoziert. Sehe ich genauso. Weil die denken sich so, egal ob das ein Taliban war oder absolut. Sonst was, wer hat das Recht, absolut. Bin ich, Toten zu pinkeln? Bin ich deiner Meinung, und das ist ganz schlimm und das gehört verurteilt, und die machen ganz viel, was vielleicht an Vertrauen aufgebaut wurde, ist damit kaputt gemacht worden wieder. Und irreparabel kaputt gemacht. Ja. Jasmin. Zum Beispiel, das ist ja auch nicht das Einzige, was ich so sehe. Zum Beispiel auch mit, sagen wir schnell, mit den Juden und mit, komme ich nicht auf den, mit die Palästina, was da auch passiert. Genau. So, das sind Sachen für mich, das verstehe ich nicht. Die haben in der Politik untereinander Streit. Ja. Das wird auf das Volk rausgelassen, genau. Und die Völker schießen sich gegenseitig ab, wie viele Kinder. Das ist ein neues, ganz riesengroßes Thema. Ich danke dir für dein Statement, was Afghanistan anbelangt und diese skandalösen Dinge. Alles Gute, Jasmin, und auf Wiederhören. Ja, auch so. Dankeschön, danke, tschüss. Und hier habe ich die Irene noch, und die Irene ist 63. Guten Morgen, Irene. Hallo, morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ich mache es ganz kurz, ich sehe ja die Uhrzeit. Ja. Mir ist es ein Bedürfnis, dir etwas rüber zu mitteln. Ja, gerne. Du hast nämlich in meinem Leben etwas verändert, indem ich die Sendungen immer gehört habe, daraus was rausschöpfen konnte, was du immer so übermittelst. Ich musste ja nicht immer anrufen mit irgendwelchen Problemen. Hm. Kompliment an dein Team, Dankeschön. An deine Leute und deine Art und Weise, wie du Menschen etwas übermittelst. Es sei denn, man nimmt es nicht an. Und ich glaube, du bist so ein weltlicher Engel, der da rumführt. Habe ich einfach das so Gefühl, dass da. Darf ich fragen, was sich bei dir verändert hat durch das Hören dieser Sendung? Ja, durch vieles Hören und viele Aussagen, wo du den Menschen was übermittelt hast, etwas angenommen habe und verändert habe in meinem Leben. Ich danke dir sehr, es ehrt mich sehr. Aber wirklich. Es freut mich ausgesprochen. Und das ist so ein Ding, und dann freue ich mich überhaupt mal, dass ich heute durchgekommen bin. Du hast ein super Team da. Das habe ich wirklich, ja, das stimmt. Mann, das sind da tolle Leute. Das sind richtig tolle Leute. Ohne die wäre ich hier gar nichts. So muss man das immer wirklich ganz klar sagen. Ja. Liebe Irene. Und dann hast du welche, die so ganz lange säbern und reden. Weißt du, was du machst? Du übermittelst Dinge, die man nur fühlen kann. So verabschiede ich mich von dir. Ich danke dir sehr, sehr herzlich und wünsche dir von ganzem Herzen, liebe Irene, alles Gute. Danke ebenfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Eine etwas turbulente Woche in der Technik, Christoph Gellert. Heute, ich wünsche euch ein sehr schönes und erholsames Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und gerne könnt ihr mailen übers Wochenende domian@wdr.de oder auch anrufen, dann Montag ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.